Deutschlandfunk. Freistil. Reisen ans Ende der Nacht. Jean-Patrick Manchette schrieb Romane, die wie ein Requiem sind. Apotheosen des Todes und der Gewalt. Unsentimental, fatalistisch, illusionslos und tragisch. Wie ein Gangsterfilmklassiker von Jean-Pierre Melville. Das hat aus Manchette einen Kultautor gemacht. Fast alle seine Thriller wurden verfilmt. Der Kriminalroman ist die große moralische Literatur unserer Epoche, sagte der früh verstorbene Manchette. Und ein Kritiker schrieb über ihn: Virtuos wusste er Bilder aus Alltag, Abenteuer und Sozialkritik mit den Klängen eines großen Roman noir zu verbinden. Hören Sie jetzt ein Feature von Jürgen M. Thie und Hein Brühl, die versucht haben, das Phänomen Manchette mit den Mitteln des Radios adäquat wiederzuspiegeln. Also er war schon eine ziemlich faszinierende Figur. Der hatte so eine Art unterkühlte Gehässigkeit. Irgendwie, er war absolut gehässig, allem gegenüber. Er war, man muss es einfach so sagen, ein mieser kleiner Schakal. Das ist mir erst nachträglich hochgekommen, als ich erfahren habe, welche üble Rolle er in der Affäre Güstrow gespielt hat. Ja, schon. Er ist schon das Produkt einer Epoche und eines Milieus auch. Und da liegt vielleicht auch das ganze Problem. Feindselig war er gegenüber jeder Art von Autorität und hasserfüllt, absolut hasserfüllt. Ja, man konnte sofort sehen, dass es böse enden würde. Außerdem war er ein krankhafter Lügner. Also der Fall Dutronc, das ist letztlich ein pathologischer Fall. Es hat angefangen 1960. Auf dem Gymnasium Pierre Corneille in Rouen, wo ich den philosophischen Zweig besuche. Das beweist, dass ich nicht so bescheuert bin, wenn man bedenkt, dass ich im Dezember 1942 geboren wurde. Whatever it takes to get a guy like me, she's got. That's out of your league, Buster. You're used to traveling around with dames like me. Der premier des vendeurs ici! Hegel. Das Herzklopfen für das Wohl der Menschheit geht in das Toben des verrückten Eigendünkels über. In die Wut des Bewusstseins, gegen seine Zerstörung sich zu erhalten. Und dies dadurch, dass es die Verderblichkeit, welches es selbst ist, aus sich herauswirft und sie als ein anderes anzusehen und auszuprobieren, sich anstrengt. Juni 1995. Jean-Patrick Manchette erliegt einem Krebsleiden. Er ist 52 Jahre alt. In Paris beschließen die NATO-Verteidigungsminister die Aufstellung einer schnellen Eingreiftruppe zum Schutz der Blauhelmsoldaten im Bosnienkrieg. Was mir am meisten gefällt, sind die Polars, in denen die Figuren in die Falle tappen, unter Druck geraten, ausflippen und ein schlimmes Ende nehmen. Man kann eben keine Hacksteaks machen, ohne zuvor ein bisschen Fleisch durch den Wolf zu drehen. Fleisch durch den Wolf. Die Polar-Thriller des Jean-Patrick Manchette. Eine szenische Bestandsaufnahme von Hein Brühl und Jürgen M. Thie. Voilà comme ça s'est passé. La journée du lundi était particulièrement déprimante. Weil der Polar in den USA als Hardboiled-Thriller zu Hause ist, ist der französische Polar ein Außenseiter. Seine Autoren sind mehr oder weniger deklassierte Intellektuelle. Also ich würde sagen, dass er eigentlich ab den 70er Jahren mit der qualitativ also höchststehende Kriminalroman ist. Und in gewisser Weise auch den Hardboiled-Roman der 20er und 30er Jahre in den USA abgelöst hat. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eingesetzt hat, wo die amerikanische Kultur, der Jazz, der Film und eben auch die Krimis also sehr am Ende der deutschen Besatzung sich großer Beliebtheit in Frankreich erfreuten. Und 1945 hat Duhamel ja die Série Noire gegründet. Und da haben aber am Anfang auch französische Autoren angefangen zu schreiben, aber unter amerikanischem bzw. englischem Pseudonym. Und erst so in den 60er, 70er Jahren sind die Franzosen mit dem offenen Namen aufgetreten, haben ihren eigenen Stil geprägt. Im Gegensatz zu den amerikanischen Hardboils der 20er und 30er Jahre ist der französische Polar noch politischer und gleichzeitig spielt die Rolle des Helden, das sind ja oft keine Polizisten und auch keine Detektive, sondern Journalisten, Fotografen oder ganz normale Leute, die zufällig in eine Situation reingeraten, wo sie sich als Detektiv betätigen müssen. Das sind eigentlich gebrochene Subjekte, die mit irgendeiner linken Vergangenheit bestückt sind. Der Polar war immer und ist es noch der Roman der sehr harten gesellschaftlichen Einmischung. Also bin ich in diese Richtung aufgebrochen. Eine Richtung, in die mich auch meine Erfahrung als Ultralinker drängte. Wollen Sie eine Provision? Und Sie, wollen Sie einen in die Schnauze? Altes Arschloch, sagte das Kind, als es seinem Onkel einen Pfeil ins Gesicht jagte. Kino im Kopf. Es war im Winter und es war Nacht. Ein eisiger Wind, der direkt aus der Arktis kam, verfing sich in der irischen See, fegte über Liverpool, brauste durch die Ebene von Cheshire, wo die Katzen fröstelnd die Ohren anlegten, und peitschte den Mann, der in dem kleinen Bedford-Kastenwagen saß, durch das heruntergelassene Seitenfenster in die Augen. Terrier blinzelte nicht. Auf seinem Schoß lag eine Halbautomatik, eine Ortgies, mit einem Schalldämpfer von Redfield. Ich hänge sehr am Stil des amerikanischen Kriminalromans, des Roman Noir, Hammett, Chandler, Thompson. Terrier schoss ihm sehr schnell eine Kugel in den geöffneten Mund und eine zweite in die Nasenwurzel. Es geht um Dekonstruktion von Personen, die eigentlich fast nur noch Charaktermasken sind. Und das ist wirklich ganz neu. Und er ist auch sehr konzentriert im Stil, sehr knapp. Er sagt ja selbst, dass er behavioristisch vorgeht. Das heißt, die Leute eigentlich beobachtet und deren Verhalten beschreibt, aber nicht beurteilt. Das ist auch neu. Auch im amerikanischen Krimi bei Chandler oder auch bei Hammett sogar bis zum gewissen Teil sind die Detektive ja noch Vertreter einer höheren Moral als die Gesellschaft, in der sie agieren. Und das ist bei Monchet nicht mehr der Fall. Ein guter Roman noir war für ihn ein gesellschaftskritischer Roman, der zwar Geschichten von Verbrechen erzählt, der aber zugleich versucht, die Gesellschaft oder einen Teil von ihr an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit abzubilden. Von seinem Standpunkt war dies ein genau umrissener Zeitraum, nämlich der nach 68. François Guérif, Freund und Verleger der Chronique, Manchettes großes Standardwerk über die Geschichte des Roman policier. Les auteurs de série noire avant lui étaient plutôt des gens à droite. Die Autoren der Série Noire vor Manchette, das waren vor allem Rechte, sehr zynisch, was ihr politisches Engagement betraf. Manchette war es, der linke Helden in die Literatur einführt, Aktivisten, Leute mit klarem Verstand. Gefeit vor den Fallen des Besitztums, dem Diktat der Worte. Marcel Treffet à l'appareil. Buenaventura Diaz. Je größer die soziale Unruhe, desto besser die Noir. Eine falsche Rothaarige in einem dreiviertellangen Mantel. Eine Pelzimitation aus glattschmonrotem Acryl. Mit knallrotem Lippenstift, zu viel Schwarz um die Augen und Stiefeln mit sehr hohen Absätzen aus schwarzem Plastik, kam aus dem Vorführraum und verließ das Kino. Sie hatte eine rote Umhängetasche, die Hände in die Taschen gesteckt und eine griesgrämige und berechnende Miene aufgesetzt. Beim gedämpften Geräusch der Schüsse drehte sie sich um. Und Thérier trat zwei Schritte nach vorn und streckte den Arm aus und presste den Schalldämpfer auf das Herz des Mädchens und drückte einmal auf den Abzug. Die Rothaarige machte einen Satz nach hinten. Ihre Gedärme entleerten sich geräuschvoll und sie fiel tot auf den Rücken. Position Anschlag liegend. Série Noire, 1981. Für mich ist Position Anschlag liegend der beste Roman. Vielleicht, weil hier alles weniger eindeutig ist. Da finde ich die Synthese fast aller bis dahin geschriebenen Romane, aller Recherchen. Da spürt man seine Lust, im Akt des Schreibens die Dinge Schicht für Schicht freizulegen. Da sind aber eben auch seine fantastischen Abschweifungen. Das Buch hat eine magische Handschrift, finde ich. Schon bei den ersten Sätzen weiß ich, ein wunderbarer Anfang. Ach, cochon de français, on vous a bien enculé en 40, on vous enculera encore. Espèce de gosse, sortez, c'est un homme. Hein? Mais qu'est-ce que t'as dit? Attention, hein? Attention, il me voit quel monsieur est décliné. Hé, regarde! T'as la gueule, les cons. Qu'est-ce qu'il faut? Mono schizofreno polyglotte. C'est chier! Suchst du Kontakte? Ich suche Reaktion, sagte ich. Ich kann dir Granaten besorgen. Offensivgranaten. Je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas. Le premier ministre doit le scrutin immédiat du pays. Bonheur, Bonheur qui revient. Véronique Cash et les autres, rendez-vous, vous êtes encerclés. Die Welt in Manchettes Romanen ist düster, unwirtlich, voller Tristesse. Ein expressionistischer Blues, autobiografische Reflexe? Warum wurde das in den meisten Adaptionen nicht zur Kenntnis genommen? Selbst Chabrol hatte den Winter in Nada in einen impressionistischen Sommer verwandelt. Kornfelder à la Van Gogh. Das Böse ist nie eindeutig. Nada von Chabrol ist für mich die beste Verfilmung. Das Drehbuch haben sie übrigens zusammengeschrieben. Es ist nicht mehr zu unterscheiden, wer was geschrieben hat. Da finde ich den Esprit des Romans wieder, mit seinen provokativen Seiten, auf seine Verzweiflung. Als ich Patrick zur Filmadaption befragte, sagte er, Chabrol habe ihn verraten, habe die Terroristen als Schwachköpfe gezeigt und in einem Dialog einen Satz über die kommunistische Partei unterschlagen, ich weiß nicht welchen. Als ich mit Chabrol drüber gesprochen habe, hat er laut gelacht. Ich bewundere diesen Jungen, sagte er mir. Aber er verdreht die Wahrheit. Unglaublich. Kann ich nicht akzeptieren. Später hielt Manchette Nada für die beste Adaption aller seiner Romane und lobte die Werktreue. Meine liebe Mamo, diese Woche warte ich nicht erst bis zum Samstag, um dir zu schreiben, weil ich dir einiges zu erzählen habe. Oh lala, wir, also unsere Einheit, waren das nämlich, die Anarchisten geschnappt haben, die den Botschafter der Vereinigten Staaten gekidnappt haben. Ich will dir aber lieber gleich sagen, dass ich persönlich nicht einen einzigen getötet habe. Das stelle ich hier klar, weil ich ja weiß, dass du darüber ziemlich verdrossen wärst. Meine kleine Maman. Trotzdem sage ich nochmal, dass das etwas ist, das wir ohne Schwäche ins Auge fassen müssen, falls wir eines Tages gezwungen sind, den Staat mit Gewalt zu verteidigen. Die Wange hinhalten ist ja gut und schön, aber was willst du machen, wenn dir Leute gegenüberstehen, die alles zerstören wollen? Das frag ich dich. P.S. Könntest du mir, falls es dir keine Mühe macht, einen Quietschkammenbär schicken? Zwei oder drei Jahre nach 1968 findet die eklatante Rückkehr der Geschichte auf die aufgerissenen Straßen von Paris und anderswo Resonanz in der Erscheinung eines französischen neuen Polar, den wir Neopolaren werden. Wenn die brutale Rückkehr des Negativen auch manchen Angst macht, so konsumieren diese seine Darstellung gerne als Ersatz und Exorzismus. Vor allem, wenn sie offen Bezug auf die Realität nimmt. Der französische Hammett, der Rambo des Polar. Da die Doppelvorhänge ein wenig Licht durchließen, verband sich der Mann mit seiner Krawatte die Augen. Wie ein Blinder herumtastend, baute er nun innerhalb einer halben Stunde den Colt Special Agent, die Cisette und die Savage auseinander und wieder zusammen. Er war sehr schnell und hätte noch schneller sein können, wäre sein kleiner Finger nicht verletzt gewesen. Er war ein enttäuschter 68er, der natürlich ausgehend von der Niederlage seine Krimis geschrieben hat. Und das betrifft eigentlich, finde ich, insgesamt das Genre. Elfriede Müller, Literaturwissenschaftlerin und Historikerin, Autorin von Manchette und die Weltgeschichte. Es gibt auch den Begriff des Polar post 68, also des Polars nach 68. Und da wird als Manchette als einer der ersten gezählt. Und ich würde sagen, dass seine Gesellschaftskritik, auch die Einschätzung, dass man gescheitert ist, 68, ganz entscheidend war für sein gesamtes Werk. Manchette était un pré-68er. Für François Guérif blieb Manchette ein Vor-68er, einer, der sich seinen Witz bewahrt hatte, der mit der Sprache jonglierte. Seine strukturalistische Seite habe Manchette mit Jacques Brel geteilt. Der Morgue Plain, volles Leichenhaus, filmisch adaptierte. Frei nach Manchette, wie er im Abspann augenzwinkernd präzisierte. Der Film hat Kultstatus. C'est pas une chambre. Pas de bagage? Non. C'est 200 francs. Et on paye d'avance. Chambre 15. Manchette était déçu parce que son personnage, il le souhaitait beaucoup plus James Bond, beaucoup plus héroïque. Et il était peut-être un peu trop intériorisé. Moi, je considère que ça reflétait beaucoup plus son livre, mais surtout son personnage, et ça a des attaches beaucoup plus grandes avec Manchette, je crois. Polarregisseur Brall über den Autor der Vorlage. Statt Jean-François Balmer hätte sich Manchette für seinen Helden lieber einen James-Bond-Typ gewünscht. Ich hoffe, er hat inzwischen seine Enttäuschung überwunden, denn näher als Balmer kann man seiner Hauptfigur nicht kommen. Anders als der von Nars Jacques und Boileau begründete Roman en Suspense, der seinen Platz zwischen dem klassischen Detektivroman und dem Roman noir eines Jean Amilar innehatte, schlagen die Autoren des Neopolar einen neuen Ton an. In einem Brückenschlag von Edgar Allan Poe über Émile Gaboriau, dem Begründer des französischen Roman Policier, bis zu Simenons genauer, atmosphärisch dichter Milieuzeichnung. Wirklichkeitsdarstellung mit Blick auf die gesellschaftliche Schicht oder Marcel Duhamels Idee einer auf französische Verhältnisse zugeschnittenen Série noire mit hohem Actiongehalt. In einem solchen Brückenschlag überführen Manchette, Jean Vautrin und Pierre Signac den Roman noir in den sogenannten Neopolar. Der Ton wird härter und direkter. Die Form der Erzählung knapper. Ihr Credo: Reduktion, Verdichtung. Es hat angefangen. Tag X, Stunde X. Während der ganzen Szene war ich mit meinem Objektiv dabei. Wie ein Irrer habe ich Bilder geschossen. Kodak schwarz-weiß. 125stel bei Blende 8. Den gesamten Verlauf der Szene, die Visagen der Typen, das Nummernschild der Karre, alles. Sein erster Roman ist ja die Affäre in Güstrow. Den hat er 1971 bei der Série Noire eingereicht. Also sie fanden den so stark, waren aber auch so schockiert, weil es die Ich-Erzählung ist eines jungen Faschisten. Die Redaktion war sich nicht sicher, ob der Schriftsteller nicht selber dieser radikalen Rechten angehört, so überzeugend ist dieser Roman geschrieben. L'Affaire in Güstrow hat eingeschlagen wie eine Bombe, das muss man ganz klar sagen. Das war völlig neue Arten, Krimi zu schreiben. Der Mord passiert am Anfang, der muss nicht aufgeklärt werden. Es geht um reales politisches Verbrechen in der französischen Gesellschaft. Während der gaullistischen Zeit die Ermordung, Folterung und Entführung von Ben Barka. Und gleichzeitig war das auch die Art und Weise, wie er geschrieben hat, dieses Atemlose, dieses Geschnittene, das war was Neues. Aber er hat 1973 für Tödliche Luftschlösser den großen Preis der Literatur policière bekommen und damit eigentlich seine definitive Anerkennung erlangt. C'est quelqu'un qui joue avec les mots. C'est pour ça quand il parle toujours de l'écriture, l'écriture, l'écriture, c'est quelqu'un qui, à mon avis, lisait même ses textes sans doute à haute voix. Er ist ein Wortjongleur, deshalb spricht er auch von Schreiben, Schreiben. Er ist einer, glaube ich, der sich seine Texte laut vorgelesen hat. Und als deklassierter Intellektueller gewinnt er zu den Stereotypen des Genres, die er sich lesend angeeignet hat, mokante, ironische bis schnöde Distanz, aber auch empathische Nähe. Sie wirkte müde, arm und gewöhnlich, ganz und gar nicht reizvoll. So um die 45, mittlere Größe, ziemlich hübsch, mit einer schlimmen Haut. Maßvoll gefärbtes Haar, ziemlich beschissenes schwarz-weiß meliertes Kostüm, bräunlich-gelbe Bluse aus Acetat, vergoldete Halskette in Form einer Kordel, Gliederarmband dito. Sie war sehr sorgfältig, fast hübsch geschminkt. Eine Sklavin des guten Geschmacks, ließ sich aber nicht gehen. Und Gerfaut empfand Sympathie für sie. Für Humpty Dumpty aus Alexander den Spiegeln von Lewis Carroll stellte sich die entscheidende Frage, wer ist der Herr der Wörter, der Meister? Ich bin Herr und Meister, zumindest über ein einziges Wort. Und das heißt Polar. Sie müssten mir nur noch schnell sagen, wo Memphis Schar ist. Das müsste ich erst mal können. Sie können nicht? Ich kann nicht. Ach, Berufsehre. Unkenntnis. Gut, gehen wir alles noch mal von Anfang an durch. Eugène Tarpon, Manchettes Privatdetektiv. Ein ehemaliger Flick mit Leiche im Keller. Weiß wenig, tappt in alle Fallen, gerät unter Druck, rastet aus und driftet ab. Zeit geschieht, kam ab und an vor. Georges Gerfaut fährt gerade den äußeren Ring des Boulevard Périphérique entlang. Er hat 5 Gläser Four Roses Bourbon getrunken. Außerdem hat er vor ungefähr 3 Stunden 2 Tabletten eines starken Barbiturats geschluckt. Das alles hat bei ihm keine Müdigkeit hervorgerufen, sondern eine angespannte Euphorie, die jeden Augenblick in Wut umzuschlagen droht. Oder aber in eine Art bittere Melancholie, was weder ein sehr heldenhaftes noch interessantes Gefühl ist. Georges Jaffaut fährt 145 Stundenkilometer. Westküstenblues, Série Noire, 1977. Das Innere von Georges Jaffaut ist düster und konfus. Man kann darin undeutlich linkes Gedankengut erkennen. Über zwei Lautsprecher verbreitet ein Kassettengerät West Coast Jazz. Die Tatsache, dass Georges im Laufe des Jahres mindestens zwei Männer getötet hat, spielt dabei keine Rolle. Was zurzeit geschieht, kam auch früher ab und an vor. Das Symbol des Kreises, ein fester Topos. Ausweglosigkeit, Dasein ohne Anfang und Ende, Nihilismus, also Absurdität. Das Ende steht in vielen seiner Romane am Anfang. Was hat Manchette dazu gebracht, Krimis zu schreiben? Der Zufall wollte es, dass ich mütterlicherseits eine wirklich erstaunliche Großmutter besaß. Eine Schottin und Suffragette. Eine, die sich aus Protest auf Eisenbahnschienen legte. Und sie gehörte zur ersten Generation von Mädchen, die an britischen Universitäten zugelassen wurden. Als ich 8 oder 9 Jahre alt war, da war sie ungefähr 70, besaß aber immer noch rabenschwarzes Haar. Eine 1,80 Meter große Frau, die rote Kleider trug, was in dem kleinen Dorf in der Normandie, wo sie wohnte, für Riesenwirbel sorgte. Und sie verschlang die Série Noire, jene legendäre Krimireihe, die Marcel Duhamel, der Surrealist, 1952 bei Gallimard begründet hatte. Durch sie bin ich auf Peter Cheney und James Hadley Chase gestoßen. Ich weiß noch, wie beeindruckt ich damals von Elliot Chasey war, von seinem Roman »Im Geld erstickt«, die nackte Frau, die sich nach einem Banküberfall in Geldscheinen wälzt. Das war meine Urszene. Jean-Patrick Manchette, Fatal, 1977. Sie beugte sich kauend vor, öffnete die Aktenmappe, griff sich mit beiden Händen Geldscheine und rieb sie an ihrem verschwitzten Bauch und an ihrer Brust, ihren Achseln, ihrem Schritt und in den Kniekehlen. Tränen rannen über ihre Wangen, während sie gleichzeitig lautlos lachte und weiter kaute. Sie beugte den Kopf, um an dem lauwarmen Sauerkraut zu riechen, rieb die Geldscheine an ihren Lippen und Zähnen, hob das Champagnerglas hoch und tauchte ihre Nasenspitze in den Champagner. In dem Luxusabteil des Luxuszuges hatte sie nun alles gleichzeitig in der Nase. Den luxuriösen Duft von Champagner, den schmutzigen Geruch der schmutzigen Scheine und die schmutzige Ausdünstung des Sauerkrauts, das wie Pisse oder Sperma roch. Nous travaillons actuellement pour l'Europe. Nous travaillons actuellement pour l'Europe. Aristocrate et libertaire, bourgeoise et ouvrière, pour prépomponner des grands siècles et colosses titubants. Regarde tes épaules voûtées, pas moyen d'épousseter d'un seul geste, d'un seul les vieilles pellicules, les peaux mortes d'hier et tabula rasa. D'ici, on pourrait croire à bas de la pourriture, noble et en suspension, il flotte encore dans l'air de cette odeur de soufre. Sale vieille Europe, celle qui entre deux guerres et même encore pendant caressait pour son bien le ventre des pays de ses lointains ailleurs. Et elle habite à la main arrosée de son sperme les sexes autochtones. On se relève de ça, on se relève de tout, même des chutes sans fond. Nous avons su monter, nous avons su descendre, nous pouvons arrêter et nous pouvons reprendre. Europe des lumières ou alors des ténèbres, Europe des lumières ou alors des ténèbres, à peine des lucioles dans les théâtres d'ombre, à peine une étincelle dans la nuit qui s'installe et puis se ressaisit, et puis l'aube nouvelle après les crimes d'enfance, les erreurs de jeunesse, on n'arrache plus les ailes des libellules d'or. Nous ne sommes pas là pour occuper ou endormir. Wenn man in seinen letzten Jahren Jean-Patrick Manchette anrief, hatte man unweigerlich den Anrufbeantworter an der Strippe, den er zwischen sich und die Welt geschaltet hatte. Trifft es zu, dass Doug, der Sohn, für seinen Vater ins Kino gehen musste? Oui, à la fin, il était, comme je vous le dis, agoraphobe. Et il ne supportait pas d'aller dans une salle au milieu des gens, il était trop angoissé, donc son fils lui racontait le film. Son fils avait assez bon goût, il sait. Et à partir des informations, il écrivait son papier. Patrick litt unter Platzangst. Er konnte nicht unter vielen Leuten sitzen. Er bekam regelrechte Panikattacken. Sein Sohn hatte seinen guten Geschmack und schilderte ihm die Filme. Auf dieser Grundlage schrieb Patrick dann seine Filmkritiken. Didouche Mourad, 27 ans, Algérois, parents aisés, arrêté en 1950, évadé, clandestin. Larbi Ben Midi, 30 ans, Constantinois, théoricien de la Révolution, depuis 1950, clandestin. Rabat Vitat, 28 ans, Constantinois, famille misérable, condamné à mort en 1950, clandestin. Also Zeitgeschichte spielt bei ihm ja eigentlich in zwei Romanen eine ganz zentrale Rolle. Das ist Ein Güstrow und Die Blutprinzessin. Ancien adjudant, croix de guerre, médaille militaire, emprisonné à 1950, libéré. C'est un slogan. Ansonsten kommt Zeitgeschichte hauptsächlich als Referenz vor. Und wird meines Erachtens nach eher über kulturelle Einflüsse deutlich gemacht. Und bei En Güstrow ist er unglaublich dokumentarisch und sagt auch, dass es keinen, es hat er auch mehrfach geäußert, es gäbe keinen guten Kriminalroman ohne dokumentarische Elemente. Mohamed Boudiaf, 35 ans, Constantinois, ancien adjudant, Croix de guerre, médaille militaire. Er war 18 Jahre alt. Da sich das Ganze in der Provinz abspielte, verlief es eher geruhsam und in Abgeschiedenheit. Später erzählte er, wie die Bereitschaftspolizei buchstäblich mit dem Signalhorn zum Angriff überging. Es gab so etwas wie autonome Gruppen, wie die Anarchos sagen würden, schrieb Manchette im Nachhinein über diese Zeit. Auf der einen Seite des Raums die Amateur-Jazzband, auf der anderen die Hektografiermaschine, auf der das Lokalblatt FLN, Algeriens Nationaler Befreiungsfront, abgezogen wurde. Eigenartige Leute kamen vorbei. Rendezvous. Witness. Remember. Lifting. Interiors. Ich war auf einmal gezwungen, meinen und den Lebensunterhalt meiner kleinen Familie zu verdienen. Ganz plötzlich. Denn eigentlich war ich damals drauf und dran, Englischlehrer zu werden. Übrigens glaube ich nicht, dass ich das ausgehalten hätte. Schon das Studium hatte ich nur schwer ertragen. Aus einem Interview Manchettes in den Chroniques, erschienen 1996, aufgenommen von François Guérif und Jean-Pierre Delou. Als ich nach den Sommerferien eine Stelle antreten soll, heirate ich eine wunderbare Frau und stehe mit einer Ausbildungsbeihilfe von 800 Francs und einem Appartement für 600 Francs im Monat da, was ich aber vergnügt hinnehme. Wir werden schon klarkommen, sage ich mir. Melissa, meine Frau, hatte sich auf die IDEC, die staatliche Filmhochschule, vorbereitet. Durch sie kannten wir eine Menge Leute, von denen die meisten nicht gerade den Durchbruch beim Film geschafft hatten. Jean-Patrick Melissa, on sait que c'est une grande histoire d'amour et qu'ils étaient très proches et très, ils ont partagé énormément de choses entre eux. Moi aussi, je ne l'ai pas vu souvent, Melissa, mais quand Jean-Patrick parlait de Melissa ou quand Melissa parle de Jean-Patrick... Melissa und Jean-Patrick, das war eine große Liebesgeschichte. Sie waren einander nah und haben vieles miteinander geteilt. Ich habe sie nicht oft gesehen, aber wenn Patrick von Melissa sprach und Melissa von Patrick, war das eine ungewöhnliche Osmose. Es war 17 Uhr. Die Sonne war farblos und brannte. Er braucht gut 5 Minuten, um Bea und die Mädchen aufzuspüren. Alle drei hatten gebadet, sich 30 Minuten in die Sonne gelegt und wieder angezogen. In Jeans und Kreppbluse las Bea in einem Strandstuhl etwas von Alexandra Kollontai. Jaffaut zog sich bis auf die Badehose aus. Er genierte sich wegen seiner blassen Haut. Er ging allein baden. Westküstenblues. Nach einer Weile stiegen die beiden Killer aus dem roten Lancia, der an der Küstenstraße parkte. Beide trugen Badehosen. Als sie sich Jaffaut näherten, schenkte er ihnen keine Beachtung. Er hatte gerade zum Verschnaufen festen Fuß gefasst. Und er war sehr erstaunt, dass der Jüngere von beiden ihn hart auf den Solarplexus schlug. Jaffaut kippte langsam mit seinem offenen Mund nach vorn und Wasser drang in seinen Mund. Der junge Angreifer umklammerte mit beiden Händen seine Taille. Er spürte, wie das Wasser ungehindert in seine Bronchien floss und seine Stimmritze unter den Fingern des zweiten Angreifers vibrierte. Jaffaut tastete wie ein Blinder im schmutzigen Meer herum, streifte Schenkel, packte durch Nylon hindurch die Genitalien und versuchte, sie auszureißen. Ein einziger scharlachroter Gedanke ging durch sein Hirn. Reiß sie in Stücke, reiß ihnen die Augen raus, reiß den Hurensöhnen, die dich platt machen wollen, die Eier ab. Was ist das Spezifische an Manchettes Roman noir? Ist es, wie in Deutschland oft geschrieben wurde, sein cooler, unpersönlicher Stil, der an die Filme von Jean-Pierre Melville erinnert? Oder nicht auch etwas schwerer zu erfassendes? Jean-Pierre Melville a toujours dit lui-même que son univers n'était pas un univers réaliste. Melville hat von sich immer gesagt, dass sein Universum kein realistisches ist. Er hat mir mal gesagt, ich mache nie Realismus. Er erklärte mir im Teufel mit der weißen Weste das Polizeikommissariat, in dem Jean Dessailly Belmondo verhört. Das ist ein französisches Kommissariat, außer dass, wenn Sie sich das mal genau ansehen, die Fenster, Fenêtre à la Guillotine, Schiebefenster sind. Die gibt es in Frankreich gar nicht. Bei Melville gibt es immer diese Verschiebungen. Melville sucht die Mystifikation, eine nostalgische Seite, die Seite der Bilder von etwas. Dagegen ist Manchette immer darauf aus, so viel wie möglich wegzuschneiden, bis zu den Knochen. Er will bis zum Herz der Dinge vordringen. Er selbst hat mir gesagt, zum Beispiel über Position Anschlag liegend, ich habe bewusst die allerbanalste, die klassischste Geschichte aufgegriffen. Ein Profikiller, der aussteigen will, gerät auf die Abschussliste des Syndikats. Ich wollte beweisen, dass ein Roman sich durch den Akt des Schreibens entwickelt, nicht durch die Handlung. Die Vorliebe, alles genau zu erfassen, kann bei Manchette manchmal zur Besessenheit werden. Sie geht dann über kriminologisch Verwertbares und schon am Tatort auch über forensische Befunde weit hinaus. Nicht selten lässt sich diese alles registrierende Wahrnehmung, situativ gesteuert, auch ablenken von komischen bis bizarren Details im Umfeld. Dies kann zu reizvoll distanzierenden Brechungen führen. Bei bloßen Aufzählungen bis hin zu dem Gewicht Colt Kaliber .45 passiert es dagegen schon mal, dass der Leser aus der Spannung gerissen wird. Auf jeden Fall gehört Manchette zu den Polarautoren, die lieber im offenen als im geschlossenen Bildrahmen operieren. In rascher Folge von 1971 bis 1981 schreibt Manchette 10 Romane. Sich selbst bezeichnet er als mittleren Angestellten der Kulturindustrie und meint damit auch seine Tätigkeiten als TV-Szenarist, als Übersetzer US-amerikanischer Thriller, als Filmkritiker, Comic-Redakteur und Drehbuchautor. Wie schnell er wirklich geschrieben hat, weiß ich nicht. Aber ich habe meine Zweifel. Ich glaube, dass es extrem komponiert ist. Bei Manchette ist es ja schon alles ganz klar. Also auch die Auflösung, entweder kommt sie am Anfang, aber bleibt einfach nichts übrig. Mhm. Es bleiben keine Fragen am Ende des Romans. Was jetzt mit der Person passiert, wo ist denn die abgeblieben, das passiert da nicht. Deswegen habe ich meine Zweifel. Er hat vielleicht schon runtergeschrieben, aber er hat es dann noch sehr viel überarbeitet. Es gibt immer irgendeinen oder irgendeine, die ein anderes dummes Arschloch umbringen möchte. Der Rest ist eine Frage des Fingerspitzengefühls. Ganz nah an den Kunden rankommen. Ans Töten denkt er ja schon. Und dieser Gedanke darf ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Zuletzt bietet man seine Dienste an, möglichst in einer Krisensituation. Aber ich sage niemandem, dass ich ein Killer bin. Ich bin eine Frau. Allmählich kam der Morgen. Emmés Schläfen pulsierten. Und dann, ich weiß nicht, ob diese Vision zustande kam, weil Emmé so blutüberströmt war. Nach einer Weile schien mir, dass sie nun ein scharlachrotes Kleid trug. Ein Abendkleid, mit Pailletten besetzt vielleicht. Und es erstrahlte goldenes Morgenlicht. Auf hohen Schuhen erklomm die Unverletzte, die schöne Emmé, in ihrem scharlachroten Abendkleid leichtfüßig einen verschneiten Hang, der den Hängen des Mont Blanc ähnelte. Sinnliche und philosophische Frauen, an euch wende ich mich. Sprachen eben von den Unterschieden zum amerikanischen Film Noir, ist bei ihm natürlich auch die Rolle der Frau, nicht? Die ist eine andere. Das hängt sicherlich auch mit 68 zusammen und dann mit der Frauenbewegung. Und bei Manchette ist das ganz entscheidend. Und vielleicht gibt es in Frankreich deshalb auch keine expliziten Frauenkrimis, ja. Weil wenn man Fatal liest, eine weibliche Killerin, die genauso beinhart wie ihre Kollegen irgendwie ihren Job macht, und die sogenannten weiblichen Eigenschaften in Anführungsstrichen als Waffe einsetzt, aber nicht wie die Detektivinnen in den Argumentkrimis, sondern auf genauso harte Art und Weise, wie die Männer das tun würden, das ist schon sehr stark. Und da kann man eigentlich ja, mit Frauenkrimis nicht mehr kommen. Oder Blutprinzessin, auch. Nicht? Die Julie ist ja auch ein Typ, der sich noch sogar noch entwickelt im Roman, nicht? Ganz genau, die Blutprinzessin ist ja eigentlich die zentrale Figur. Also er hat jetzt Fatal, die Blutprinzessin, und auch die Charlotte, die ja zweimal vorkommt in Zusammenhang mit seinem Detektiv Eugène Tarpon, ist auch eine sehr starke Frau, die eigentlich viel klüger ist als er und viel intellektueller und die Zusammenhänge viel mehr begreift. Das war auch ein absolutes Novum und das hat er auch konsequent durchgehalten, obwohl er da auch nie ein Programm draus gemacht hat oder eigentlich auch, so viel ich weiß, darüber nie gesprochen hat. Verdammter Mist! Die berühmte Ivory Pearl, die Fotografin, die in die beschissensten Ecken der Welt fährt, wo sich kein Kerl hintraut, die weibliche Robert Capa, dreimal Indochina, Kenia, mitten im Mau-Mau-Aufstand, Tibet, Philippinen, der Aufstand in Ost-Berlin 53. Was noch? Under suspicion, they took her down to the police station and sent for the matron to examine all the clothes that she had on. The matron examined with care. She even make her pull down her long hair. She searched till she couldn't search no more, but her watch now ticking louder than before. And the hearing tick, tick, tick. Cuban rebel leader Fidel Castro and his ragged force in their mountain stronghold. Made shortly before fighting erupted in all six of Cuba's provinces. 1991 bringt Manchette den Mut auf und reist gemeinsam mit seiner Frau Melissa nach Kuba, um für sein neues Projekt zu recherchieren. Sein wichtigstes, die Blutprinzessin. Mit dem Auto erkundet er die Insel. Fotografiert so viel wie möglich, um alles zu dokumentieren, erinnert sich Doug Headline, der Sohn. Und dann war da jene Vollmondnacht, eine Sommernacht, in der Ivy nackt aus ihrem Zelt kam, so schnell sie konnte durch das weißliche Dämmerlicht rannte und alles aus sich herausbrüllte. Den Zorn, den Kummer, die Einsamkeit, die Negation. Scheiß Paradies! Wenn ich hier weggehe, werde ich krepieren. Wenn ich hier nicht weggehe, werde ich auch krepieren. Am Hang des Turquino beobachtete jemand mit einem leistungsfähigen Infrarot-Nachtsichtgerät aus einem Kilometer Entfernung das nackte Mädchen. Im Juli 1991 machte ich meinen vierten Fehlstart mit einem Roman, der vielleicht die Blutprinzessin heißen wird. 1989, nach verschiedenen Irrwegen, hatte ich mich wieder daran gesetzt, dieses Buch zu schreiben. Manchettes Unvollendete, die Blutprinzessin. Geplant hatte er einen dreiteiligen Zyklus. Leute in schlimmer Zeit. Il pense que dans le cadre de la littérature populaire, le roman policier est un peu étriqué. Le cadre est trop étroit, donc il faut l'agrandir, un univers. Il faut aller vers le rejoindre d'autres genres populaires comme le roman d'aventure, le roman d'espionnage. Et en même temps, le thème reste quand même que la faillite de toutes les révolutions. Er denkt, dass es im Rahmen des gängigen Polar zu eng geworden ist. Wir müssen den Rahmen erweitern und andere Genres einbeziehen. Den Abenteuerroman, den Agentenroman. Aber das Thema bleibt unverändert, das Scheitern jeder Revolution. Im Grunde genommen bin ich in meine alten Fußstapfen getreten und zu meinen Jahren des Schreibens, aber auch zu allen vergangenen Jahren überhaupt zurückgekehrt. Bis 1956. Ein historisches Datum. Budapest. Der Algerienkrieg. Ich habe den kühnen Plan, die Geschichte jener Zeit aufzuarbeiten und mit den 60ern, dem Mai 68, den 70ern und so weiter fortzufahren. Falls es hierbei ein Grundthema gibt, dann wäre dies in etwa dieser Satz. Aber wie zum Teufel konnte es nur so weit kommen? Im Juli 1991 bekam er Gelbsucht. Es zeigte sich schnell, dass er einen Tumor im Kopfbereich der Bauchspeicheldrüse hatte. Im August schnitt ihm ein Chirurg den Kopf der Bauchspeicheldrüse auf und nahm verschiedene benachbarte Kleinigkeiten heraus. Ich lag 8 Stunden auf dem Operationstisch und 5 Tage auf der Intensivstation. Ich fand es sehr aufregend, sozusagen mit dem Tod zusammenzuleben. Die Intensivstation kam mir paradiesisch vor. Ich wurde durch den Tropf ernährt. Eine Sonde drainiert ständig den Magen. Eine weitere steckt im Schwanz. In Gesichtshöhe wird durch einen Schlauch Sauerstoff zugeführt. Der kleinste Alarm löst den Auftritt von in Kindersprache plappernden Krankenschwestern aus. Man wäscht einem das Gesicht und den Schwanz und alles andere. Man bringt einem bei, sich im Bett umzudrehen, dann sich aufzusetzen. Den Fuß auf den Boden zu stellen, zu einem Stuhl zu gehen und wieder auf die Beine zu kommen. aus dem Comic Griffu, 1982, deutsche Ausgabe der Schnüffler. Zeichnungen Jacques Tardy, Texte Jean-Patrick Manchette. Büro eines Striptease-Lokals. Eine wilde Schießerei bricht ab. Bringen Sie mir das Telefon, Mademoiselle. Ganz sachte. Noch können wir uns arrangieren, Monsieur Griffu. Trotz der Leichen. Ich habe noch andere Möglichkeiten. Sie spucken doch nicht auf Geld. Ich konnte ja nicht vertrauen. Hat auch keine Lust dazu. Ich weiß nicht, ob ich meinte, was ich dann sagte. Ist sowieso egal. Sie haben mich in eine Falle gelockt. Von Anfang an haben Sie mich absichtlich hintergangen. Das kann ich Ihnen nicht vergessen, chère Mademoiselle. Und nun bringen Sie mir das Telefon. Peng! Peng! Außen, nachts. Griffu halb aufgerichtet, zwischen Mülltonnen liegend. Unmöglich, dass ich abkratze. Sie schoss mit einer 22er auf mich. Davon stirbt man nicht. Ich dachte, es wäre doch ganz witzig, wenn ich abkratzte. Die Flicks würden die Bretter und meine Aussage finden. Niemand blieb übrig. Niemand außer mir. Bei diesem Gedanken lachte ich. Manchette, quand il décrit même ses scènes les plus violentes, il fait, comme dans la BD, il fait de l'arrêt sur image. Il décompose le mouvement, il découpe. Oui. In den Gewaltszenen seiner Polar macht Manchette genau das, was er im Comic macht. Er hält das Bild an. Er dekomponiert den Augenblick. Eugène, c'est maman. Je t'ai attendu toute la journée. T'aurais pu appeler au moins. Pourquoi tu ne viens pas? Eugène? Mais qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi! Il ne se passe rien, maman. Seulement, j'aurais dû rester chez nous. J'aurais jamais dû partir. In Freistil hörten Sie heute Abend Fleisch durch den Wolf, die Polar-Thriller des Jean-Patrick Manchette, eine szenische Bestandsaufnahme von Hein Brühl und Jürgen M. T. mit Statements von Jacques Brel, François Guérif, Elfriede Müller. Zitiert wurde aus Werken von Jean-Patrick Manchette. Die Sprecher waren Veronika Bayer, Hein Brühl, Reinhard Virchow, Angelika Krautsberger, Horst Mendroch und Bert Oberdorfer. Sowie Melanie Rahn und Manfred Sarrazin. Sprecheraufnahme Ernst Hartmann und Jutta Stein. Regie und Abmischung Hein Brühl und Jürgen M.T. Redaktion Klaus Pilger und Gisela Korwes. Es war genau 21 Uhr, als mir ein Tropfen Blut auf die Hand fiel. Eine Produktion des Deutschlandfunk mit dem Westdeutschen Rundfunk 2006.